Die erste schwarze Disney-Prinzessin kommt spät. Schließlich hat Disney in Aladdin eine arabische, in Pocahontas eine indianische und in Mulan gar eine chinesische Prinzessin präsentiert. Angela Bronner-Helm, Bloggerin bei blackvoices.com, kann über all das hinwegsehen, nicht aber über den Helden in The Princess and the Frog, Prinz Naveem mit eindeutig weißen Gesichtszügen. Her prince is not reflective of her. Der Prinz passt nicht zu ihr. Jasmin hatte ihren arabischen Prinzen Mulan ihren chinesischen Traummann. Sagt der Konzern uns etwa, dass es nicht einleuchtet, dass ein Afroamerikaner ein Prinz sein kann? Wollen wir da plötzlich ein gemischtes Pärchen? Gerade bei der ersten afroamerikanischen Prinzessin? Selbst wenn ihre Tochter nun ein Rollenvorbild habe, habe ihr Sohn das nicht, moniert Bronner-Helm. Die historische Erfahrung vom weißen Herrn und schwarzer Dienerin klingt unbewusst an. Vielleicht gar die Widersprüchlichkeit eines Thomas Jefferson, der als Verfassungsvater Sklaven besaß und eine schwarze Dienstmagd gar als Konkubine hielt. Kissing would be nice, yes? Der Froschprinz werde zumindest von einem brasilianischen Schauspieler gesprochen, verteidigte sich Disney. Der Konzern hatte ohnehin schon Verbesserungen vorgenommen. Er änderte den Namen der Hauptfigur von Maddie in Tiana, machte sie von einer Dienstmagd zu einer Kellnerin. Trotz allem kann Angela Bronner-Helm der Geschichte auch etwas Positives abgewinnen. Ich weiß nicht, ob die Diskussion so ernst geworden wäre, hätten wir keinen afroamerikanischen Präsidenten gehabt. Nun horchen die Menschen auf. Auch in der New Yorker Theaterwelt scheinen schwarze Themen derzeit en vogue. In Groundswell von Ian Bruce oder The Good Negro von Tracy Scott Wilson etwa. Das vielfach hochgelobte Ruined von Lynn Nortage erhielt den Pulitzer-Preis. Doch Regisseur und Theaterautor Jackie Alexander bleibt skeptisch. Lynn Nortage ist eine absolute Ausnahme. Als ich ihr Stück gesehen habe, bestand das Publikum überwiegend aus Weißen. Es ist immer noch sehr schwer, genuin schwarze Stücke zu stemmen. Sie sprechen eigentlich meist nur ein schwarzes Publikum an. Sie kommen kaum bis an den Broadway. Die meisten afroamerikanischen Schauspieler und Bühnenautoren arbeiten nur für schwarze Theater. Großproduktionen gehen nur selten an afroamerikanische Regisseure. Einige sprechen sogar von institutioneller Diskriminierung. Da zeigt das Belasco Theater am Broadway zum Beispiel einen Klassiker, Joe Turner's Come and Gone. Der Autor August Wilson hatte sich für seine Stücke ausdrücklich afroamerikanische Regisseure gewünscht, damit sie Chancen erhielten, ganz abgesehen davon, dass sie gute Einblicke in das Milieu dieser Sozialdramen hätten, so die Hoffnung Wilsons. Das Belasco Theater wählte mit Bartlett Sher jedoch einen weißen Regisseur. Es hilft da wenig, dass die Bühne sich damit brüstet, die Obamas hätten das Stück Anfang Juni gesehen, meint Jackie Alexander. Zu so einem großen Stück geht jeder. Es wäre eher ein Statement gewesen, wenn Obama zu einem Off-Broadway-Stück gegangen wäre. Afroamerikanische Autoren müssten sich mit Talent, Verbindungen und seltenen Sujets durchsetzen, seufzt Jackie Alexander. Pure Confidence von Carlyle Brown etwa behandelte schwarze Jockeys vor dem Bürgerkrieg. Things of Dry Hours von Naomi Wallace beleuchtete die wichtige Rolle der Schwarzen in der Kommunistischen Partei Amerikas in der Großen Depression. Jackie Alexander untersucht in seinem gegenwärtigen Stück The High Priestess of Dark Alley die Feindseligkeiten zwischen hellhäutigeren und dunkelhäutigeren Schwarzen. Ein genuin afroamerikanisches Thema, das dennoch Zuschauer aller Hautfarben anlocke. Denn sie alle kennen diese Form von Diskriminierung. Nach dem Stück haben mich schon Weiße angesprochen, die fühlen, dass sie wegen ihrer Herkunft oder ihrer Vorfahren angeblich niedriger stehen als andere Weiße. Ob in U- oder E-Kultur, die Wut der Afroamerikaner über vielerlei Schieflagen ist gerechtfertigt. Aber vielleicht, so bleibt zu hoffen, ist es in der Kulturwelt genauso wie anderswo. Erhitzte Diskussionen kündigen Veränderungen an.